بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, folgendes, liebe Geschwister, wir waren beim letzten Mal also stehen geblieben und wir sind bei der Schlacht von Uhud, ganz einfach, und wir haben gesehen, dass die gläubigen Menschen von wir waren letztes Mal stehen geblieben, kurz bevor die Schlacht sozusagen angefangen hat, und die Leute waren unterschiedlicher Meinung, wo die Muslime sich stationieren sollen. Sie wussten, dass die Kuffar auf sie zukommen, nach Richtung Medina, aber die Gläubigen, manche haben gesagt, lasst uns in der Stadt bleiben und uns von der Stadt aus verteidigen. Andere haben gesagt, nee, wir kommen dem Feind entgegen und treffen uns bei der Ortschaft Uhud, auf sie, und kämpfen dort gegen sie, außerhalb unserer eigenen Grenzen. Und der Prophet ﷺ hat dann die Meinung der Sahaba angenommen, obwohl er eigentlich persönlich eine andere Meinung gehabt hat. Aber das zeigt uns, wie unterwürfig er ist, sallallahu alaihi wasallam, wie bescheiden, und dass er nicht überheblich war und andere Meinungen einfach verworfen hat, grundlos. Es gab insgesamt dann eine Flagge und drei Fahnen, eine schwarze Flagge und drei Fahnen, und die eine Fahne wurde von Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu getragen. Es war die Fahne der Muhajirin, der Auswanderer. Und er, als einer gestorben ist, hat sie Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, getragen. Und die zweite Flagge war von den Aus. Aus ist eine der beiden Urstämme des Volkes von Medina. Aus und die anderen, die Khazraj. Er wurde von Usayd ibn Hudayr radiallahu ta'ala anhu getragen. Und dann die Khazraj, die andere, das andere zweite Urstamm von Al-Habbab ibn al-Munzir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und alle waren natürlich unter einer Flagge, und zwar die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber auch der Prophet alaihi salatu wasallam hat erkannt, dass es wichtig ist, dass die Leute auch zufrieden sind. Das heißt also, wenn Leute motiviert sind eher, wenn sie zusammenkämpfen, weil sie eine gemeinsame Identität haben, dann ist es doch eine schöne Sache, dass man gegenseitig wetteifert im Guten. Die einen fühlen sich als die Muhajirin, die anderen fühlen sich als die Ansar, und die ebenfalls die anderen auch als Ansar, aus einem anderen Stamm, und alle kämpfen gemeinsam, allerdings jeder versucht besser zu sein noch als der andere. Das ist doch eine wunderbare Sache, weil im Guten zu wetteifern, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und insgesamt hatten sie noch 200, sie hatten insgesamt nur zwei Reiter gehabt, aber dafür noch 100 Leute, die mit Panzerkleidung gekleidet waren. Wie dem auch sei, auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich entsprechend gekleidet und hatte sogar zwei Panzerhemden getragen, sallallahu alaihi wasallam. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihm mitgeteilt hatte, dass er ihn schützen würde. Aber trotzdem hat der Prophet ﷺ das gemacht, damit wir nicht dem falschen Irrglauben verfallen und das Gesetz von Ursache und Wirkung einfach über Bord schmeißen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung sagt, wenn ich ein Panzerhemd anziehe und da kommt ein Schlag mit dem Schwert, dann bin ich eher geschützt, als wenn ich es nicht mache. Weil manche Leute haben eine falsche Vorstellung von Gottvertrauen, und sie denken, Gottvertrauen bedeutet, dass man einfach gar nichts macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie denken, Gottvertrauen bedeutet, dass man gar nichts macht für Allah, sondern einfach darauf wartet, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Himmel Gold regnen lässt. Aber das ist nicht so. Sondern Gottvertrauen in Wirklichkeit bedeutet, dass du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir möchte, und dann wird er dich auch unterstützen. Er sagte, in tansurullah yansurkum. Das ist das Gesetz. Unterstützt ihr Allah, dann wird er euch unterstützen. Hilft Allah, Allah hilft euch. Das ist der Punkt. Nicht, dass Allah euch bräuchte, sondern das ist die Bedingung. Allah verhilfst du, indem du seine Religion auf dieser Erde zum Sieg verhilfst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird sich ebenfalls um dich kümmern und dich beschützen. Vor dem Kampf gab es ein ganz wichtiges Ereignis, und das ist ein großes Problem, das stattgefunden hat. Und zwar die gläubigen Menschen, und das hat leider erst nach der Zeit der Auswanderung stattgefunden, unter sie haben sich auch Menschen gemischt, die keine gläubigen Menschen waren und die Heuchler waren. Und ihr wisst ja, der Heuchler ist derjenige, der seine Identität preisgibt, wenn alle Leute sowieso das gleiche glauben wie er. Aber wenn die Menschen und diejenigen, die Macht haben, etwas anderes glauben und er Angst davor hat, seinen falschen Glauben nach außen zu tragen, dann wird er es für sich selbst behalten und er wird heucheln. Und das ist ein riesiges Problem in einer Gesellschaft immer. Und das ist eine Sache, die eine Gesellschaft kaputt machen kann und die ist viel gefährlicher als der Feind, den du mit eigenen Augen sehen kannst. Weil der Heuchler, den kannst du nicht so einfach erkennen. Nichtsdestotrotz, Folgendes ist passiert, und zwar hat Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Führer der Heuchler in Medina, er hat es geschafft, dass 300 von den Anwesenden, ich sage nicht von den Sahaba, weil das waren 300 Heuchler, dass 300 von den Heuchlern mit ihm die Kehrtwendung machen, mit ihm vom Schlachtfeld zurückziehen. Mit dem Argument, die Muschrikin werden sowieso nicht gegen die Muslime kämpfen und sie haben sich abgewandt und sind einfach nach Hause gegangen und haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich gelassen. Und der Koran, diese Überlieferung was ich jetzt vorgelesen habe, ist nicht über ein Sahih Isnad überliefert. Ibn Ishaq erwähnt es sogar ohne Isnad, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dies den Geschwister im Koran mehr als deutlich gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Imran, zur Information, Surat Al-Imran ist eine Sura, die thematisch zwei ganz große Ereignisse behandelt. Einmal ist das Ereignis der Schlacht von Uhud. Die Schlacht, die wir jetzt gerade, wenn du Surat Al-Imran liest, dann kannst du im Hintergrund behalten, dass es um die Schlacht von Uhud geht. Und das zweite große Ereignis am Anfang, die ersten 80 Ayat ungefähr, sagen die Tafsir-Gelehrten, handelt von der Gesandtschaft aus Najran, vom Süden Arabiens, die Christen, die zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, um mit ihm über den Messias zu diskutieren. Allah sagte in Surat Al-Imran, in Surah Nummer 3, Vers 179, Seite 73, nimmer wird Allah die Gläubigen in dem Zustand belassen, in dem ihr euch befindet, bis er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Das heißt, Allah wird nicht den zu eurem Zustand, wie jetzt ist, Gläubige mit Heuchler zusammen vermischt, er wird das nicht lassen, sondern erst wird er die einen von den anderen sondern. Und nimmer wird Allah euch das ist der Teil der Eier, der uns reicht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist selbst derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die einen sich trennen werden von den anderen. Und das ist ein göttlicher Befehl im Sinne seiner Irada Kauniyya. Allah subhanahu wa ta'ala, sein universeller Wille, wird der Bacher nur zu einer Sache sagen, sei, dann ist sie fertig. Und Allah hat bestimmt, dass sich die Heuchler zurückziehen sollen mit diesem billigen Argument, damit die Gläubigen alleine da sind und damit es unter ihnen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Gläubigen eine Einheit bilden und dann manche Leute kommen und sticheln oder sie im Stich lassen, wenn es dann darauf ankommt, oder sie irgendwie erschüttern durch schlechte Nachrichten oder durch irgendwelche Sachen, die ihnen Angst machen, was im Krieg sehr oft der Fall ist. Und wie wir auch sehen werden, in der Schlacht von Uhud gab es ein Gerücht, das sich verbreitet hat, das ein großes Problem verursacht hat unter den Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch in der in Surat Al-Imran, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Das heißt sinngemäß, und das, was euch am Tag, an dem die beiden Gruppen aufeinander getroffen sind, getroffen hat, ist mit Allahs Erlaubnis geschehen. Damit er die Gläubigen erkenne und damit er die Heuchler erkenne. Zu ihnen wurde gesagt, kommt, kämpft auf dem Weg Allahs oder verteidigt euch. Sie sagten, Wenn wir wüssten, wie man kämpft, dann wären wir euch gefolgt. Allah sagt, sie sind an jenem Tag dem Unglauben näher gewesen als dem Glauben. Sie sprechen mit ihren Mündern Dinge aus, die sich nicht in ihren Herzen befinden. Und Allah weiß am besten, was sie geheim halten. Es gibt keine bessere Art, die Heuchler zu beschreiben, als Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Ayat gemacht hat. Und jetzt noch einmal zur Verdeutlichung. Das, was euch getroffen hat, am Tag, an dem die beiden Parteien aufeinander gestoßen sind, was hat sie getroffen? Die Verletzung und die Verletzungen und der Tod, der Märtyrertod von sehr vielen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet selbst sallallahu alaihi wasallam wurde in dieser Schlacht verletzt. Das, was euch getroffen hat, ist durch die Erlaubnis Allahs, das heißt durch den Befehl Allahs. Allah azza wa jal, es gibt nichts, was in diesem Universum geschieht, es sei denn, es kommt von ihm, subhanahu wa ta'ala. Warum? Und damit er die Gläubigen erkenne und die Heuchler erkenne. Weil dadurch sieht man deutlich, wenn die Menschen einer Prüfung ausgesetzt werden, dann erkennt man, wer die Prüfung besteht und wer sie nicht besteht. Man erkennt, wer standhaft bleibt und wer nicht standhaft bleibt. Man erkennt, wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und wer nicht. In jedem Unheil, in jeder Fitna, die passiert, in diesem Zeitalter, in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Geschichte, egal welches Ereignis sich abspielt auf dieser Welt, ein Problem, egal was es ist, in diesem Moment erkennst du, wie die Menschen dann da reagieren. Eines der schönsten Beispiele ist, wenn zum Beispiel ein dir nahestehender Mensch verstirbt. Wie reagierst du in diesem Moment? Das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will sehen, ob du geduldig bist und ob du Dinge sagst, die du darfst, oder ob du auch Dinge sagst, die du nicht darfst. Und wenn du in diesem Moment Geduld zeigst und zufrieden bist mit dem, was Allah bestimmt hat, ja, weinen darf man, man darf traurig sein, aber man darf nicht sagen, was Allahs Zorn erregt. Wenn du das machst, dann bist du mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Er ist mit dir zufrieden. Wenn du allerdings etwas sagst, was Allah nicht liebt und was darauf hinweist, dass du seine Bestimmung ablehnst und das als ungerecht empfindest, was Allah subhanahu wa ta'ala zugelassen und bestimmt hat, dann ist es ein Problem für dich. Dann bist du jemand, der diese Prüfung nicht bestanden hat. Das heißt, das, was euch an dem Tag, an dem die zwei Gruppen aufeinander getroffen sind, am Tag von Uhud, die Gruppe der Gläubigen und die Gruppe der Ungläubigen, das war durch die Erlaubnis Allahs. Und damit er die Gläubigen erkenne und diejenigen, die geheuchelt haben. Sie haben so getan, als würden sie für den Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Als darauf ankam, haben sie die Kehrtwendung gemacht. Und zu ihnen wurde gesagt, kommt, kämpft auf dem Weg Allahs oder verteidigt. Weder Angriff noch Verteidigung, eins von beiden. Sie sagten, wenn wir kämpfen könnten, hätten wir euch gefolgt. Sie haben also eine Ausrede gebracht. Eine Ausrede, sodass die Gläubigen nichts mehr sagen können. Aber sie haben vergessen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jawohl, er kennt das Verborgene nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch manchmal die Heuchler entschuldigt, weil sie mit Entschuldigungen gekommen sind. Und der Prophet kannte die Entschuldigungen, der kannte das Verborgene nicht, besonders bei der Schlacht nach Tabuk. Nur drei ehrliche Menschen unter ihnen, Ka'b ibn Malik, haben zugegeben, dass ihre Entschuldigung nicht richtig war. Ja, und dann der Prophet hat gesagt, sinngemäß, ich überlasse das, was sie gemacht haben, Allah. Sie sagen, wenn wir wüssten, wie man kämpfen mit dich gefolgt, hätten wir dir gefolgt, wären wir dir gefolgt. Allah sagt aber, sie sind an jenem Tag dem Kufr näher gewesen als dem Iman, als dem Glauben. Sie sprechen mit ihren Mündern was nicht in ihren Herzen ist. Das heißt, sie haben gelogen. Das stimmt überhaupt nicht. In Wirklichkeit haben sie Angst gehabt vor dem Tod. Sie glauben nicht an das Leben nach dem Tod. Und sie sind nicht überzeugt davon, dass dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesagt hat. Und sie bleiben lieber am Leben, damit, wenn die anderen dann doch siegen, dann geht es ihnen wieder gut. Also gut in ihrem Sinne, weil sie dann ihren Kufr offenkundig darlegen können. Und Allah weiß am besten Bescheid, was sie geheim halten an Kufr. Und es Allah davor bewahren. Es gibt eine Überlieferung, sie ist Mursal von Ibn Ishaq überliefert, dass Abdullah ibn Amr ibn Haram radiallahu anhu versucht hat, die Heuchler zu überzeugen, zurückzukehren, aber sie haben sich geweigert. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt, was er gerade eben diese Ayah gesagt hat. Und daraufhin sagte der Mann, sagte dieses Sahabi Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, أَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَى اللَّهُ فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ نَبِيًّا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch von uns weit wegmachen, weit entfernen, und ihr Feinde Allahs, und Allah wird dafür sorgen, dass euer Prophet euch überhaupt nicht braucht. Und danach gab es zwei unterschiedliche Meinungen unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die einen von ihnen haben gesagt, diese Heuchler, also nach dem Kampf, die Heuchler, diejenigen, die da zurückgezogen sind, und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass Heuchelei ist nicht nur, dass man im Inneren Ungläubiger ist und nach außen hin so tut, als wäre Muslim. So Heuchelei ist es auch, dass man den Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Stich lässt und offenkundig etwas macht, was Kuffar machen. Das heißt, den gläubigen Menschen in den Rücken fallen, ist eine Form der Heuchelei. Und die eine Meinung von den Gläubigen war, dass diese Heuchler, die sich zurückgezogen haben, getötet werden müssen, weil sie Fahnenflucht begangen haben. Fahnenflucht ist einer der sieben größten der großen Sünden. Die andere Gruppe war der Meinung, wir sollen sie nicht töten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in Al-Quran al-Karim diese zwei Meinungen aufgenommen. Er sagte subhanahu wa ta'ala, das ist eine Auslegung dieser Ayah. Die Auslegung, die ich jetzt vor, ich lese jetzt mal die Ayah vor. Allah sagte, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ. Was ist mit euch? Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid? Warum? Wo doch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat. Wollt ihr denn recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Wen aber Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen getadelt dafür, dass sie solche Gläubigen, dass sie solche Heuchler einfach in Ruhe lassen wollen. Das ist die Auslegung von Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu zur Ayah, die in Sahih al-Bukhari überliefert worden ist. Und diese Ansicht bevorzugt auch Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, weil die zweite es gibt eine zweite Auslegung zu dieser Ayah, dass hiermit die Heuchler, mit den Heuchlern sind diejenigen Menschen gemeint, für die es Pflicht war, von Mekka nach Medina auszuwandern und die Hijra nicht vollzogen haben. Dass diese Menschen Heuchler sind, weil Allah hat ihnen gesagt, ihr müsst es machen, sie haben es einfach nicht gemacht. Und das ist eine Form der Heuchelei, dass man Allahs Befehl nicht ausführt. Dieser Standpunkt natürlich, diese Reaktion der Heuchler hat eine Auswirkung gehabt natürlich auf die gläubigen Seelen. Und sie hatten auch Angst gehabt, als sie plötzlich gemerkt haben, 300 ihrer Leute sind nicht mehr da. Dann sind auch manche Muslime leider auf die Idee gekommen, fast umzukehren und nach Medina zurückzukehren, aufzugeben. Und das waren zwei Gruppen von den Gläubigen, die einmal die Banu Salima, das ist ein Unterstamm von den Khazraj, und der andere Unterstamm ist die Banu Haritha. Diese beiden, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Quran al-Karim auch diese Sache aufgenommen, dass sie beide beinahe nicht standhaft geblieben sind. Beinahe sind sie umgekehrt und beinahe sind sie nach Medina zurückgekehrt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, als zwei Teilgruppen in der 122. Ayah von Surat Al-Imran, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Und diesbezüglich sagte Anas, diesbezüglich berichtet uns al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, über Jabir ibn Abdullah al-Ansari, mit Allah zufrieden sein. Er sagte, فينا نزلت إذ هم الطائفتان من المؤمنين من إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. إذا قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما أحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. البخاري بغشت جابر بن عبد الله gesagt hat رضي الله عنه in Bezug auf uns ist die Ayah herabgesandt worden, als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist. Dann sagte er, wir sind die beiden Gruppen, die Banu Haritha und die Banu Salima. Aber dann sagt er etwas ganz Schönes. Und ich wünsche mir nicht, dass diese Ayah nicht in Bezug auf uns herabgesandt worden ist. Ich wünsche mir nicht, dass diese Ayah nicht in Bezug auf uns herabgesandt worden ist. Warum? Das heißt, er sagt, ich bin damit zufrieden, dass diese Ayah auf uns herabgesandt worden ist. Wisst ihr warum? Noch einmal die Ayah und dann werdet ihr es merken. Als zwei Teilgruppen von euch vorhatten aufzugeben, wo doch Allah ihr Schutzherr ist. Habt ihr es gemerkt? Barakallahu fik. Wallahu waliyuhuma. Das heißt, Allah ist ihr Schutzherr. Deswegen sagt er, wenn Allah unser Schutzherr ist, Alhamdulillah. Der Tadel ist der Tadel. Für den, sie haben ihn eingesehen und sie wurden darauf hingewiesen, Alhamdulillah. Besser als wenn man nicht auf seinen Fehler hingewiesen wird, ja. Aber dass Allah gesagt hat, Allah ist der Schutzherr, das heißt, er ist der Schutzherr der Ansar, der Aus, und der Khazraj, besser gesagt, der Banu Salima und Banu Haritha, das ist doch ein Lob von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sagt, obwohl ihr diese Sünde begangen habt, ich bleibe weiterhin euer Schutzherr und Allah unterstützt ihr weiterhin. Und weil wenn man nämlich eine schwere Sünde begeht wie diese, dass man den Gedanken hat, zurückzukehren, dann kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen dadurch fehlleiten lässt. Ja? Weil kein Mensch wird fehlgeleitet, außer aufgrund dessen, was er gemacht hat. Aufgrund der Sünden, die er selbst erworben hat. Und diesen Fehler, Allah hat ihn sozusagen vergeben. Und er schützt sie weiter und lässt sie weiterhin als gläubige Menschen. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, ich gehe ein bisschen zügiger vor, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat bei dieser Schlacht die Leute einzeln nach dem anderen sich selbst vorzeigen lassen. Das heißt, vor der Schlacht haben die einzelnen Leute sich dem Propheten nach seinem teilweise vorgestellt, um Erlaubnis zu bitten, mitzumachen. Und weil wenn jemand zu klein war, zu jung war, nicht reif war, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Leute ausgesondert und hat sie nicht mitkämpfen lassen. Und unter anderem Abdullah ibn Umar, der war noch zu jung, der war erst 14 Jahre alt, der wollte auch schon mitmachen mit seinem Eifer, ja, und der wollte auch sich schon opfern für Allah subhanahu wa ta'ala, aber der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, du bist doch zu jung, du bleibst bitte noch zurück. Und aber es gibt einen Sahaba, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mitgenommen hat, obwohl er zu jung war. Und das ist Samura ibn Jundub radiallahu anhu. Entschuldigung, nicht Samura ibn Jundub, Rafi' ibn Khudayj. Rafi' ibn Khudayj radiallahu anhu. Oder Khadij. Weil er ein guter Speerwerfer war und der Prophet alaihi wa sallam ihn gut ist. Aber subhanallah, was bringt kleine Jugendliche im Alter von 13, 14 Jahren, was bringt sie dazu, bei einem Kampf mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitzumachen, wenn es nicht der Iman ist, den Allah subhanahu wa ta'ala in ihre Herzen eingepflanzt hat? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann eine bestimmte Taktik angewandt, sodass die Kämpfer sich mit dem Rücken in Richtung des Berges Uhud aufgestellt haben und mit ihren Gesichtern in Richtung der Stadt Medina. Und 50 der Soldaten haben sich auf einen Berg aufgestellt, Das ist der Berg Al-Ainain, der genau neben dem Berg von Uhud ist. Berg Uhud ist ein kein riesiger Berg, aber relativ großer Berg. Und daneben ist ein Bergchen, den man Ainain nennt. Und dort haben sich dann 50 Speerwerfer aufgestellt, unter dem Befehl von Abdullah ibn Jubayr, radiallahu ta'ala anhu. Und ihre Aufgabe war es dann natürlich, von etwas erhöhter Ansicht die Pfeile zu werfen und darauf zu achten, dass die gläubigen Menschen nicht umzingelt werden von den Pferden der Mushrikin unter der Führung von Khalid ibn Walid. Weil Khalid ibn Walid war noch in dieser Zeitpunkt war noch kein Muslim. Und der Prophet alaihi salatu wassalam hat ihnen einen ganz wichtigen Befehl gegeben und ihn deutlich gemacht. Deutlicher hätte er ihn nicht sagen können. Er sagte: Wenn ihr seht, dass wir sogar von den Vögeln weggetragen werden, bleibt trotzdem an eurem Platz stehen und bewegt euch nicht. Also gemeint ist, selbst wenn wir gestorben sind und die Vögel kommen und fressen uns schon auf und nehmen unsere Körper mit, bleibt dort stehen, wo ihr seid und bewegt euch nicht weg. Das heißt, egal was passiert, bleibt dort oben. Und dann sagt er, und wenn ihr seht, selbst wenn ihr seht, dass wir besiegt worden, Entschuldigung, selbst wenn ihr seht, dass wir die anderen besiegt haben, bleibt trotzdem an eurem Platz stehen. Also eine Anordnung, die man nicht falsch verstehen kann. Und das ist natürlich, die Geschichte ist, denke ich, vielen von uns bekannt. Der Kampf natürlich hat dann stattgefunden. Und die Mushrikin haben sich im Laufe des Kampfes zurückgezogen. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam während dem Kampf hat er ein Schwert rausgezogen und hat gesagt: Wer nimmt dieses Schwert und kämpft damit? Er hat gesagt: Wer möchte dieses Schwert haben? Und jeder hat die Hand ausgestreckt. Wer will etwas ablehnen schon vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Jeder sagte: Ich. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wer möchte dieses Schwert zurechtnehmen? Zurecht, liebe Geschichte, was bedeutet zurecht? Zurecht bedeutet, dass er auch mit dem Schwert das macht, was man mit einem Schwert machen soll. Und plötzlich, die Leute wollten nicht mehr das Schwert in die Hand nehmen. Außer Abu Dujana, radiallahu anhu, er sagte: Ich nehme es zurecht. Und darauf nahm er es und war sehr erfolgreich im Kampf gegen die Mushrikin. Und hat viele Mushrikin also getötet in diesem Kampf. Auch Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu ta'ala anhu, hat sich tapfer eingesetzt. Und es gab einen Mann, der hieß Jubair ibn Mut'im. Und Jubair ibn Mut'im, der wurde später, war auch ein Sahabi. Aber erst später, zu diesem Zeitpunkt, war er offensichtlich noch kein Sahabi. Er hatte einen Sklaven gehabt namens Wahshi. Und Jubair hat seinem Sklaven versprochen: Wenn du Hamza tötest, dann werde ich dich freilassen. Und warum wollte er unbedingt den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam töten? Naja, weil Hamza radiallahu anhu hatte den Onkel von Jubair getötet. Wie dem auch sei, dieser Sklave, Wahshi, hat sich versteckt und hat Hamza aus dem Hinterhalt getötet. Und natürlich, er hätte das niemals von Gesicht zu Angesicht zu Angesicht machen können, weil Hamza, radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, war einer der tapferen Kämpfer. Und auch viele andere Sahaba sind in diesem Kampf gefallen, unter ihnen Mus'ab ibn Umair, der die Flagge getragen hatte. Khabbab, radiallahu anhu, sagt über Mus'ab ibn Umair: Wir sind mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgewandert und wir alle wollten nur das Angesicht Allahs. Das Angesicht Allahs war unser Ziel, dass Allah mit uns zufrieden ist. Jeder von uns, der ausgewandert ist, hat etwas von seiner Belohnung bereits in diesem Leben bekommen. Außer Mus'ab ibn Umair. Er wurde getötet am Tag von Uhud und hat nur ein Kleidungsstück übrig gelassen. Wenn wir damit seinen Kopf bedeckt hatten, waren seine Füße frei. Und wenn wir damit seine Füße bedeckt hatten, war sein Kopf frei. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns, bedeckt seinen Kopf und legt über seine Füße ein paar Blätter von einem Baum, den nennt man Idhir. Und als Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu dieses Leben verlassen hat, nichts hat er mitgenommen, nichts hat er besessen, gar nichts. Das heißt, Allah hat ihn von seiner Belohnung, die er verdient, als Muslim und als jemand, der ausgewandert ist für Allah, sozusagen diesem Leben noch nichts gegeben, sondern alles aufgehoben für sein Leben nach dem Tod. Nachdem er gestorben ist und gefallen ist, radiallahu anhu, hat Ali ibn Abi Talib die Flagge in seine Hand genommen. Und daraufhin weist eine Ayah des Quran al-Karim in Surah, Al-Imran, auf der Seite 69, Surah Al-Imran, auf der Seite 69, in des Ayah 152, Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtet. Subhanahu wa ta'ala, es geht nicht mehr um Mus'ab ibn Umair, sondern er hat jetzt hier auf diese Ayah darauf hingewiesen, dass die gläubigen Menschen gegen die Kuffar in Uhud gesiegt haben, aber wie wir sehen werden, nicht auf so einfache Art und Weise. Als die Speerwerfer gesehen haben, dass die Götzendiener sich zurückziehen und den Kampf verlieren, haben die 49 oder 50 zu ihrem Führer gesagt, zu Abdullah ibn Jubayr, die Kriegsbeute, unsere Freunde haben schon gewonnen, auf was wartet ihr noch? Daraufhin sagte Abdullah ibn Jubayr, habt ihr vergessen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu euch gesagt hat? Er hat gesagt, bleibt wo ihr seid, und dann haben sie zu ihm gesagt, bei Allah, wir werden jetzt dort runtergehen und wir werden was von der Kriegsbeute auch bekommen. Und dann sind sie runtergegangen vom Berg und haben angefangen, die Kriegsbeute einzusammeln, weil sie Angst hatten, etwas davon zu vergessen. As-Suddi, er ist einer der Tabi'in und berichtet uns, was passiert ist, nachdem die Speerwerfer vom Berg heruntergegangen sind. Ganz einfach, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, der Führer des Heers der Mushrikin damals, er hat das natürlich gemerkt und hat dann diesen Standpunkt ausgenutzt und hat die muslimischen Gläubigen umzingelt. Und als die Gläubigen und als die Mushrikin gemerkt haben, dass Khalid sie umzingelt hat, sind sie zurückgekehrt und haben von neuem gegen die Muslime gekämpft. Und von zwei Richtungen haben sie die Muslime dann angefangen zu attackieren. Und die Gläubigen haben vollkommen ihre Stellung verloren und haben gekämpft ohne jeglichen Plan. Und sie konnten teilweise nicht einmal mehr erkennen, wer Muslim war und wer Mushrik war durch das Durcheinander. Und daraufhin haben sie sogar versehentlich Al-Yaman, den Vater von Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, getötet. Er war ein alter Mann. Sie töteten ihn, weil sie dachten, er wäre einer von den Mushrikin. Und während Hudhayfa nur schreit und sagt, mein Vater. Aber es war zu spät. Und dann konnte er nur noch sagen, يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Möge Allah euch verzeihen. Er ist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Insofern hat es den Gläubigen nichts mehr genutzt, dass sie standhaft gekämpft haben, nachdem sie den Plan nicht eingehalten haben, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen vorgemalt hat. Und dann ist auch noch eine ganz schlimme Sache passiert. Und zwar unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde verletzt und hat sich dann auch in einen Berg zurückgezogen und wurde geschützt von den Sahaba, von seinen engsten Gefährten. Und es wurde dann das Gerücht verbreitet, dass er getötet worden war. Natürlich, was viele Muslime vollkommen demoralisiert hat und manche haben gesagt, wieso sollen wir noch kämpfen, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gefallen ist? Und das ist immer ein Problem, wenn man denkt, dass die Da'wah abhängt von einer einzigen Person, und wenn die Da'wah dann, wenn diese Person dann nicht mehr da ist, dann geht die Da'wah den Bach runter. Aber Alhamdulillah hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die gläubigen Menschen, die Muslime, die Sahaba, die großen Sahaba nicht so erzogen. Sondern wir wissen Alhamdulillah, nachdem unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu als Vertreter des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam seine Aufgabe 2 Jahre lang, genauso lang hat er ja auch gelebt noch, 2 Jahre lang auf beste Art und Weise nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfüllt und ebenso die rechtschaffenen, besonnenen Khulafa nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.